Wem muss man das gestohlene Gut zurückerstatten? Das gestohlene Gut muss man dem zurückerstatten, dem man es gestohlen hat. Wenn er gestorben ist, seinen Erben. Und wenn das wirklich unmöglich wäre, muss man den Wert zum Besten der Armen und zu frommen Werken verwenden. Das Allgemeinwohl, also karitativen Institutionen geben, also bitte nicht der Caritas, und auch noch Geldwäsche und anderen Dingen, aber zum Besten der Armen und zum frommen Wirken verwenden, Geld stiften, sonst nichts tun können.